Erster Rehabeam wurde ein starker König. Dann verließ er mit ganz Israel das Gesetz von Gott. Zweiter, im fünften Jahr von Rehabeam griff König Sisak aus Ägypten Jerusalem an. Die Menschen waren Gott nicht treu. Dritter, Sisak hatte 1200 Wagen und 60.000 Reiter. Viele Soldaten aus Libyen, Suchet und Äthiopien waren dabei. Vierter, er eroberte die festen Städte in Juda. Dann kam er bis vor die Stadt Jerusalem. Fünfter, der Prophet Semaja kam zu Rehabeam. Er sagte, Gott sagt, ihr habt mich verlassen. Jetzt überlasse ich euch Sisak. Sechster, der König und die Anführer von Juda wurden demütig. Sie sagten, Gott hat recht. Siebter, Gott sah ihre Demut. Er sagte, ich werde sie nicht ganz vernichten. Ich werde ihnen ein wenig helfen. Achter, aber sie müssen Sisak dienen. Dann lernen sie den Unterschied zwischen meinem Dienst und fremden Königen. Neunter, Sisak nahm die Schätze aus dem Tempel und dem Palast weg. Er stahl auch die goldenen Schilde von Salomo. Zehnter, König Rehabeam ließ neue Schilde aus Bronze machen. Er gab sie den Anführern der Wachen am Palast. Elfter, wenn der König zum Tempel ging, trugen die Wachen die Schilde. Danach brachten sie die Schilde zurück. Zwölfter, Rehabeam wurde demütig. Deshalb war Gott nicht mehr so zornig auf ihn. Es gab noch Gutes in Juda. 13. Rehabeam war 41 Jahre alt. Er regierte 17 Jahre in Jerusalem. Gott wählte diese Stadt aus. Seine Mutter hieß Nama. 14. Er tat böse Dinge. Er wollte Gott nicht wirklich suchen. 15. Alles, was Rehabeam tat, steht in den Büchern von Semaja und Edo. Es gab oft Krieg mit Jerobeam. 16. Rehabeam starb. Man begrub ihn in der Stadt Davids. Sein Sohn Abja wurde nach ihm König.